Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Stimme ist nicht gleich Stimme. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Sie hören als nächstes. Sie ist einzigartig. Was immer nur noch in den letzten Tagen passiert ist. Sie ist einzigartig, je nach Sprecher, historischer Epoche oder Training. Okay, gut, dann dehn dich durch, streck dich, lass den Atem durch, Grimasse. Ja. Genau, dann nimmst du mal den Oberkörper, lässt mal runter, schüttelst mal das Gesicht aus. Genau. Ja. Genau, Lippen flattern, der Atem strömt langsam wieder raus. Ein paar Stunden im Monat sind für Stimm- und Sprechtraining bei Andreas Sippel reserviert. Der Diplom-Kommunikationstrainer und Sprecherzieher bringt Schauspielschülerinnen und Schülern das Sprechen bei. Und zwar von Grund auf neu. Sprechen können wir alle. Das ist wie wenn ich sage, was unterscheidet den Profi-Rennfahrer vom normalen Radfahrer? Der Normalradfahrer fährt Rad, der Profi muss eine bestimmte Technik entwickeln, um schneller zu sein. Und so ist das mit allem. Wir können, viele Dinge können wir als Laien oder als Amateure, und sprechen können wir ja nun wirklich, weil wir das brauchen zum Überleben. Aber die Bühnensprache bzw. die Art, sich auf der Bühne auszudrücken, ist natürlich nochmal eine ganz andere. Schauspieler müssen zum Beispiel so laut sprechen, dass man sie bis in die hinteren Ränge im Theater gut hören kann. Und dabei soll ihre Stimme möglichst nicht leiden. Darüber hinaus müssen sie auch geschriebene Texte so sprechen können, dass der Sinn klar wird und die Emotionen glaubhaft sind. Dass es zur Figur passt. Manchmal klingen die Schauspieler dann so, dass man sie privat fast nicht wiedererkennen würde. Dabei ist kaum etwas so einzigartig und persönlich wie die eigene Stimme. Person, das kommt aus dem Lateinischen personare, hindurchtönen. Wir wirken also als Mensch, als Persönlichkeit, auch durch unseren Klang. Und dabei je nach Stimmung und Tageszeit unterschiedlich, sagt Professor Walter Sendelmeier, Phonetiker an der Technischen Universität Berlin. Wir können schon erkennen, ob wir jemanden aus dem Bett geklingelt haben am Telefon. Die Stimme klingt morgens einfach noch direkt nach dem Aufwachen anders. Sie ist belegt, sie ist insgesamt gedämpft, was daran liegt, dass die Schleimhäute noch nicht so richtig durchblutet sind. Dadurch ist das ganze Ansatzrohr, das ist der Bereich von Mund- und Rachenraum oberhalb des Kehlkopfes, der ist dadurch noch etwas enger, weil die Schleimhäute eben noch angeschwollener sind. Und erst so im Laufe der ersten Aktivitäten des Tages wird die Durchblutung gefördert. Und damit ändern sich auch diese Randbedingungen in unserem Ansatzrohr. Auch die Durchblutung der Stimmlippen und so weiter nimmt zu. Und schon klingen wir eine halbe Stunde später anders. Wir Menschen sind darauf eingestellt, in Stimmen viele Dinge sofort zu erhören. Quasi kleine Teile eines Fingerabdruckpuzzles. Und wenn diese Einzelteile zusammengesetzt werden, sind Stimmung, Person und Situation unverwechselbar. Mal normal sprechen. Die Wolken all, die unser Haus betreut, sind in des Weltmeers tiefem Schoß begraben. Was spürst du? Was hörst du? Ich spüre, es ist sehr einfach. Ja. So offen. Ich höre alles. An der Schauspielschule lernen die Schülerinnen und Schüler aber nicht nur Sprechtechnik. Genauso wichtig ist, der Stimme eine natürliche Anmutung zu verleihen. Das ist nicht leicht. Oftmals klingt die Stimme gerade dann gestelzt, wenn sie absichtlich authentisch rüberkommen soll. Ein paar Dinge hört jeder grundsätzlich sehr gut aus Stimmen heraus. Zum Beispiel, ob da ein Mann oder eine Frau spricht. Tendenziell können wir auch ganz gut das Alter einschätzen. Nicht auf den Tag, aber im Schnitt auf etwa 5 Jahre genau. Ganz besonders gut sind wir darin, Emotionen aus Stimmen herauszuhören. Ist jemand traurig? Fröhlich oder wütend? Wir müssen unserem Gegenüber nicht in die Augen sehen, um zu wissen, wie es ihm geht. Und all das hat zu großen Teilen etwas damit zu tun, wie Stimme und Klang in unserem Körper erzeugt wird. Wie in einer Kettenreaktion schlagen sich Alter, Emotionen und Geschlecht auf unseren Sprechapparat nieder und in Folge auf unsere Stimme. Stimme beginnt mit Atem. Das klingt banal, aber Atmen ist die Grundlage für jede Art von Sprechtraining, die es auf dem Markt gibt. Wer nicht richtig atmet, der kann auch keine richtigen Töne erzeugen. Atem beginnt in der Lunge und der Luftstrom streift am Kehlkopf vorbei. Der hat eine knorpelige Struktur, die sich vorne am Hals ertasten lässt. Der Schildknorpel ist das, was man bei Männern sehr gut sehen kann. An ihm sind die 2 Stimmbänder oder Stimmlippen, wie sie eigentlich heißen, wie 2 waagrechte Gardinen aufgespannt. Wenn wir atmen, sind die Stimmlippengardinen geöffnet. Die Luft strömt ungehindert ein und aus. Wenn wir sprechen wollen, dann schließen sich die Stimmlippen zunächst. Das kann jeder ausprobieren. Kurz bevor wir anfangen zu sprechen, können wir nicht atmen. So baut sich unterhalb der waagrechten Gardinen ein Überdruck auf. Und wenn der groß genug ist, dann werden die Stimmlippen aufgedrückt, so weit, dass sie also ganz in der Länge einen Spalt bieten und die Luft, der Überdruck, der zunächst sich aufgebaut hat, der kann entweichen und die Stimmlippen klatschen dann sehr rasch an den unteren Randkanten wieder zusammen. Und bei diesem Zusammenklatschen an den unteren Randkanten, da entsteht der eigentliche Stimmtonimpuls, der unserer Stimme so viel Energie verleiht. Und das passiert viele Dutzend Mal pro Sekunde. Die Stimmlippen schwingen und vibrieren. Das ist derselbe Effekt, wie wenn Wasserdampf einen Kochdeckel zum Tanzen bringt. Man kann es auch spüren, indem man bei einem langen A oder O die Hand vorne an den Kehlkopf legt. Doch Klang ist noch lange kein Wort. Sprechen im eigentlichen Sinne passiert erst im Mund. Je nachdem, wie sich die Zunge legt, entstehen unterschiedliche Laute. Und das Ergebnis ist dann zum Beispiel ein Monolog aus Dennis Kellys »Liebe und Geld«. Und vielleicht sage ich das, weil ich verliebt bin. Und Andreas Sippel und Lena Eikenbusch, die ihre Theaterausbildung an der Falkenberg-Schule abgeschlossen hat und inzwischen Profi ist. Ja, aber eins weiß ich. Und ich will das alles nicht bestreiten, aber eins weiß ich. Meine Gefühle sind so echt und handfest und kraftvoll und ehrlich und mitreißend, dass es manchmal aus mir herausschreit und ich mich übergeben will, kotzen will, weil ich verliebt bin. Ist das nicht kaputt? Gut, okay. Wir haben es ja in so einer Sprechsituation immer auch mit 2 Menschen oder Parteien zu tun, nämlich dem, der spricht und dem, der zuhört. Weil ich würde ja vielleicht einem Chef, den ich um einen Sonderurlaub bitte, dem würde ich anders sagen, vielleicht frage ich sie auch nur, weil ich verliebt bin und jetzt mit meiner Freundin in den Urlaub fahren möchte und dazu Sonderurlaub brauche. Das würde anders klingen, als wenn ich das einem Freund erzähle. Mhm. Probier einfach mal rum, wie das ist, wenn du das deiner Freundin erzählst. Und vielleicht sage ich das, weil ich verliebt bin. Und vielleicht suche ich nach Bedeutung, weil ich verliebt bin. Und was ist das? Okay, was? Chemie oder elektrische Impulse? Ja. Aber eins weiß ich. Es gibt kaum einen Ort in unserem Körper, der keinen Einfluss auf unsere Stimme hat. Denn die Stimmlippen, das Zwerchfell und unser Ansatzrohr sind nichts anderes als feine Muskeln, die richtig gesteuert werden wollen, sagt Professor Hartwig Eckert, Sprachwissenschaftler an der Universität Flensburg. Man sieht das ja zum Beispiel an der Körpersprache oder besser gesagt am Körperausdruck, wer die Schultern hängen lässt, der geht eben nicht als Sieger und als temperamentvoller Mensch in eine Verhandlung hinein, sondern äußert praktisch schon durch den Stimmausdruck, ich bin heute nicht gut drauf, ich gehe sozusagen schon als Verlierer in die Schlacht rein. Und das äußert sich auch in der Stimme, zum Beispiel in der Intonationsbreite. Je flacher die Stimme klingt, desto mehr gehen wir in Richtung Trauer, Niederlage und dergleichen. Das heißt, wir erheben keinen Machtanspruch. Wenn ich voller Energie bin, fröhlich und zufrieden, dann ist auch die Spannung im Körper höher, in den Muskeln. Die kleinen Kehlkopfmuskeln sind über Gewebestrukturen auch mit den langen Rückenmuskeln und dem großen Zwerchfell verbunden. Und so landet Anspannung, Freude oder Trauer über die großen Muskeln in den kleinen Muskeln des Sprechapparats. Auch das können Sie bei vertrauten Personen schon an der ersten Silbe merken, wenn die Lisa anruft und sagt, na, merkt man nicht nur, dass es Lisa ist, sondern man merkt gleich, ach, bei Lisa ist heute nicht so ganz in Ordnung alles, irgendwie hat sie was. Selbst wenn unser Gegenüber in einer fremden Sprache spricht. Und ob dieses Gegenüber ein Mann oder eine Frau ist, das hören wir auch auf Anhieb. Das lässt sich ebenso über unsere Anatomie erklären. Die Stimmlippen der Männer sind in der Regel länger, schwingen darum mit einem tieferen Ton. Und darüber hinaus ist das Ansatzrohr größer. Im Alter nimmt die Beweglichkeit der Stimmlippen ab. Sie schwingen dann nicht mehr so gut. Die Stimme wird hauchiger, bricht und ist leiser. Und auch manche Krankheiten schlagen sich in der Stimme nieder. Zum Beispiel alle Erkältungskrankheiten. Die Stimmlippen sind geschwollen, der Nasen- und Rachenraum ist entzündet. Das führt zu charakteristischen Veränderungen im Stimmklang, die jeder kennt und erkennt. Manchmal muss man aber schon sehr genau hinhören, wie etwa bei Parkinson. Parkinson ist eine Krankheit, die langfristig dazu führt, dass Menschen die Kontrolle über ihre Muskeln verlieren. Sie beginnt langsam und bleibt oft erstmal unbemerkt. Es gibt aber Ärzte und Ärztinnen, die darauf trainiert sind, Parkinson zu hören. Denn die kleinen Muskeln des Kehlkopfs sind auch betroffen. Und wer genau hinhört, kann schon früh erkennen, dass sich die Stimme verändert. Immerhin sind beim Sprechen rund 50 Muskeln gleichzeitig im Einsatz. Tatsächlich verändern sich viele Dinge und bei jedem Patienten anders. Es ist ein ziemlich komplexes Krankheitsbild. Häufig passiert Folgendes: Menschen mit Parkinson können einen Ton nicht gut halten. Also wenn man sie bittet, ah, zu sagen, schaffen sie das nicht über einen längeren Zeitraum. Das fällt auf. Aber es kann auch fast unmerklich sein. Die Stimme von diesen Patienten wird etwas hauchiger, weil sie die Kontrolle über ihre Stimmlippen verlieren. Sie schließen nicht mehr richtig und darum entwickeln sie mehr Atemgeräusche als gesunde Menschen. Max Little ist Professor für angewandte Mathematik an der Universität Aston in Großbritannien und am Massachusetts Institute of Technology in den USA. Er arbeitet an einem Computerprogramm, das diese feinen Stimmveränderungen schon früher und genauer feststellen können soll als jeder Mensch. Ich habe als Doktorand Computerprogramme zur Stimmenanalyse entwickelt. Diese Arbeit habe ich auf einer Konferenz in Frankreich vorgestellt und dann kam jemand von der Computerfirma Intel auf mich zu. Die haben Stimmaufnahmen von Menschen mit Parkinson gesammelt und wollten wissen, ob mein Programm geeignet wäre, um ihre Daten auszuwerten. Sie haben mir dann Aufnahmen von Patienten und Gesunden geschickt und ich sollte testen, ob mein Computerprogramm die unterscheiden kann. Das konnte es, ziemlich genau sogar. Ein Computerprogramm kann also diese kleinen, eigentlich noch unhörbaren Veränderungen in einer Stimme wahrnehmen. Doch Stimmproben zu sammeln ist sehr aufwendig. Max Little arbeitet darum mittlerweile mit Telefonanrufen. Patienten und Gesunde gleichermaßen können für seine Studie bei ihm anrufen. Die Aufnahmen werden gespeichert und durch das Computerprogramm geschickt. Das kommt erstaunlich gut mit der eher schlechten Tonqualität des Telefons zurecht. So kann der Mathematiker sein Programm immer besser machen. In Zukunft möchte er so einen günstigen und unkomplizierten Test für Parkinson entwickeln. Man kann aus einer Stimme also allerlei Persönliches heraushören: Geschlecht, Alter, Emotionen und Gesundheitszustand. Doch man kann auch Geschichte hören, sagt Sprecherzieher Andreas Sippel von der Otto-Falkenberg-Schule in München. Es gibt ja Aufnahmen, historische Aufnahmen. Das geht zurück bis Moissi, ein berühmter Schauspieler aus Berlin, der die Texte fast gesungen hat. Es gibt eine historische Aufnahme von ihm. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ja, so klang das. Das war Jahrhundertwende. Dann kam die unsägliche Zeit des Nationalsozialismus. Diese Stimmen kennen wir, auch in der Wochenschau. Ja, das ist jetzt nicht nur Hitler, das ist, da wird berichtet über das deutsche Volk und das ist eine unglaubliche Artikulation und auch eine gewisse Strenge und hat auch was Stählernes. Also die Stimme, die Mode spiegelt auch immer natürlich die Epoche wider. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich diese Mode wieder verändert. Dann haben wir in den 50er Jahren auch eine Art Restauration noch gehabt. Das heißt, da klangen die Stimmen auch noch ähnlich. Wurde das R noch auf der Bühne gerollt und heute würde man sagen Knattermimen. Es wurde noch richtig geknattert, also große Stimmen fabriziert. Ja, und dann kam die Gegenbewegung, dann kam die politische Zeit, also 60er Jahre, Studentenbewegung. Da ging es erst mal gar nicht mehr um Schönsprechen und um deutlich. Da ging es um politische Gesinnung. Und in den 70er Jahren kam die Psychowelle. Da ging es plötzlich darum, wie fühlst du dich? Und da wurden plötzlich Techniken aus der Psychotherapie, aus der Körpertherapie mit reingenommen, Bioenergetik und was es da alles gab. Ja? Und in den 80er Jahren ist die Grenze aufgegangen und da haben zwei unterschiedliche Deutschlands sind plötzlich auch ästhetisch zusammengerückt. Die Ausbildung in der DDR war wesentlich handwerklicher als im Westen. Die hatten diese 70er-Psychozeit gar nicht so miterlebt. Das gab es dort nicht. Und heute? Heute geht es um die Natürlichkeit der Stimme. Auf der Bühne, im Radio und im Fernsehen. Für die Polizei sind Stimmen übrigens auch interessant. Voice Print, also akustischer Fingerabdruck. So nennen die US-Amerikaner die Technik, die Stimmaufnahmen gezielt einer einzigen Person zuordnen soll. Auch in Deutschland gibt es Experten bei der Polizei für Stimmen. Beim Bundeskriminalamt und in drei Landeskriminalämtern, unter anderem in Bayern. Raffaela Lauf arbeitet als Sachverständige im Fachgebiet Phonetik. Sie ist Linguistin und Expertin für Dialekte. Grundsätzlich gibt es drei große Bereiche. Das ist einmal die Stimme. Stimme ist alles das, was bei Ihrem Stimmgenerator, dem Kehlkopf, vor sich geht. Dann ist da die Sprache. Das ist wohl relativ gut bekannt. Die Frage, welche regionale Zugehörigkeit hat jemand? Das heißt, kann ich ihn dialektal oder vielleicht, wenn es sich um einen ausländischen Sprecher handelt, von der Fremdsprache her einordnen? Und schließlich Sprechweise. Das ist auch verständlich. Das ist alles das, was Sie als Sprecher auszeichnet. Was Sie ganz speziell betrifft, beispielsweise, wenn jemand lispelt, ein bekannter Sprachfehler, dann wäre das eine Eigenschaft der Sprechweise. Raffaela Lauf arbeitet mit Tonaufnahmen. Oft sind das Telefongespräche, die mitgeschnitten worden sind. Für die Phonetikerin macht es das nicht einfacher, denn beim Telefon werden automatisch hohe und niedrige Frequenzen abgeschnitten, also nicht übertragen. Feinheiten herauszuhören, ist da eine echte Herausforderung. Hier ein Beispiel. Ja, dann sag doch, wann du Zeit hast. Am Donnerstag, ja. Ja, wann denn? Warte, ich hole mal irgendwas zu schreien. Man hört sofort, ein Mann. Der vielleicht ein wenig aufgeregt ist. Das war's. Raffaela Lauf hört da noch viel mehr. Warte, ich hole mal irgendwas zu schreien. Das ist Ihnen vielleicht auch bekannt. Der Sprecher sagt, warte, ich hole mal eben was zu schreiben. Das heißt, Sie haben hier ein Beispiel für einen Sprecher, der ganz offensichtlich aus dem niederdeutschen Raum stammt. Das ist ein relativ klares und gut verständliches Beispiel, weil es vielleicht vorzugsweise den Konsonantismus betrifft. Das heißt, etwas, was auch beim ungeschulten Hörer sehr stark auffällt, insbesondere natürlich, wenn Sie sich in einem anderen Dialektraum befinden, wie hier im bayerischen Raum. Manchmal kann man auch an Geräuschen, die der Sprechapparat macht, Stimmen mit einer einigermaßen großen Sicherheit einer einzigen Person zuordnen. Lispeln oder ein besonders scharfes S zum Beispiel. So wurde der Ex-Terrorist Peter-Jürgen Boog 1983 als einer der Schleierentführer identifiziert, weil er eine Zahnlücke hatte, die aus seinem S ein scharfes Pfeifen machte. Für die Experten war klar, es gibt auf der Welt keine zweite Zahnlücke, die dieses Pfeifen produziert. Phonetiker würden aber nie so weit gehen zu behaupten, dass ihre Stimmanalyse einen Straftäter eindeutig überführen könnte. Stimmen bleiben veränderlich. Morgens klingen sie anders als abends. Auch bei Bankräubern und Entführern. Sind ja Differenzierungen drin. Mhm. Zum Beispiel sagst du, wie sind deine Gefühle? Sie sind echt. Ja. Und handfest. Ja. Und kraftvoll. Ja. Ehrlich und mitreißend. Ja. Was verbindest du denn mit diesen Begriffen? Du musst es nicht erklären, aber sag nochmal die Worte. Also sie sind echt. Ja. Echt. Stimme ist ein Bestandteil unserer Persönlichkeit. Kraftvoll. Zwar sind Menschen Augentiere und die Stimme geht in der bewussten Wahrnehmung oft unter, doch sie hinterlässt immer einen Eindruck, häufig unbewusst. Eine vage Antipathie gegenüber Menschen kann auch an der Stimme liegen. Hartwig Eckert: Das Spannendste an Stimmen finde ich, dass viele Leute eine Sprechwirkung erzielen, über die sie sich überhaupt nicht im Klaren sind und aus allen Wolken fallen, wenn man ihnen mal sagt, aufgrund der Sprechwirkung wirkst du so und so. Und dass die dann, nachdem sie also 20, 30, 40 Jahre lang so gesprochen haben, zum ersten Mal in ihrem Leben erfahren, ich wirke so, wie ich gar nicht wirken will. Und das passiert auch im Klassenzimmer bei Andreas Sippel. Denn Schauspieler müssen genau wissen, ob die Wirkung, die sie mit ihrer Stimme erzeugen wollen, auch rüberkommt. Mitreißend? Was ist das? Mitreißend. Ja. Ja. Mitreißend. Mitreißend. Ja. Ja. Denken Sie mal in der Differenzierung. Ja. Ja, ja, doch, das denke ich schon. Also Sie sind Sie hörten Die Stimme und ihre Wirkung, verräterische Laute, von Yvonne Meyer. Es sprachen Ditte Schupp und Peter Lersch. Technik Fabian Zweck. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.